mein Gott, lehre mich innig beten, lieben Herr, dein Gesetz immer mehr. Lehren Demut mich vor dich zu treten und erfüllen. Erfüllen deinen Willen, mein Herr, dass du ungeteilt in mir kannst leben und der Heilige Geist in mir wohnt, dass nach Liebe und Frieden ich strebe. Und dein Namen in mir ewig thront. Und dein Namen in mir ewig thront. Gewaschen im heiligen Blute, immer reinigt mit Falten.